Sommerregen. Die Luft wie besoffen von Blüten, das Kind geht Hand in Hand mit der Freundin. Es sieht ihr auf die Schlüsselbeine, sieht ihre schmalen Kniescheiben. Die Pollen sind rosarotes Gesprenkel in der Luft wie Flügel. Kitschig, sagt die Freundin, heißer Regen. Tropfen an den Augenbrauen, an der Nasenspitze. Im von den Sommern ausgebleichten Haar, die Freundin drückt dem Kind einen Vanillekuss an den Wangen vorbei, das nennen sie Luftküssen. Sie wandern alleine im Park umher. Flug, Bussi, sagt die Freundin. Warum? Fragt das Kind. Es ist nämlich so, dass es dich im Vorüberfliegen berührt. Aha. Das Kind und die Freundin wissen von nichts, streifen die Wege im Park entlang, reden über alles, reden und reden mit den Sohlen aus den Sandalen schlüpfen, schau das Schloss, den Silberhaarreifen zurecht, streifen, gemeinsam sein im Park. Die Freundin spaziert das Ufer des Teichs entlang, das Kind schießt Fotos, knipst die Freundin. Die Augen der Freundin starren ins sumpfige Wasser, an dessen Oberfläche Seerosen reiten. Nichts schwappt, still ist der Teich, eine Ente gafft. Hier hat eine Königin gelebt früher. Das Kind wird die Fotos in ein Buch kleben, die von der Königin und die von sich. Wird die Freundin mit Feinleinen umranden, wird einen Blumenkranz um sie herum malen, wird Worte reinkritzeln, Kitsch, wird das Kind später sagen, so wie die Freundin es gesagt hat, Kitsch. Und das Kind wird sich selbst auslachen.